Sprachgestaltung. Ein instruktiver Schreibstil. Matthias Schneider wendet bei seinen Verlautbarungen und Reden häufig einen solchen Schreibstil an, der klare Aussagen und verständliche Hinweise bevorzugt. Er selbst möchte es also anerkennen, dass sein Schreibstil zeitweise instruktiv, also die Dinge bestimmend ist. Aus welchem Grund ist es so, dass der Autor dieser Schriften das so deutlich ausdrückt? Nun, es wäre zu sagen, dass er seine Dinge getreu seiner Richtlinien dafür benennt. Diese hat er einmal für sich selbst und sein Werkschaffen aufgestellt. Sein System zur Findung solcher Worte bei Gedankenprotokollen ist das einer Benennung der Dinge. Das ist der Grund, warum er seine Schriften und Werke so abbildet. Da gibt es für Schneider keinen Zweifel über die jeweilige Sache, wenn diese trivialer Natur ist. Dann kann sie von ihm gut beschrieben werden. Getreu dieser Idee hat er sein Augenmerk auf eine Einfachheit seiner Gedanken und Ideen gelegt. Die dazu ausgesprochenen und aufgeschriebenen Worte sollen genügen.